Vergebens bekämpfen sie dann später den Stolz, nachdem sie eine solche Saat des Stolzes ausgestreut hatten. Mit dem gleichen Geiste werden die Jünglinge während der Studien genährt, indem keine Schriftsteller gelobt werden außer Jesuiten, keine Bücher zum Lesen gegeben werden als nur von Jesuiten verfasste, keine Tugendbeispiele vorgeführt werden als nur solche von Jesuiten, so dass die Armen leicht überzeugt werden, dass die Gesellschaft Jesu alle anderen Orden weit überrage an Wissenschaft und Heiligkeit und einige Schwachköpfe sogar glauben, was irgendwo auf der Welt Lobenswertes geschehe, geschehe innerhalb der Grenzen unserer Gesellschaft. Diese in der Jugend angenommene Meinung legen die meisten später nicht ab. Und ich kenne noch einige Greise, die in dieser Blindheit dahinleben. Auch ich gestehe, dass ich lange in dieser Blindheit befangen war. Auch das Äußere bei uns begünstigte diesen Stolz und Hochmut. Die Pracht der Gebäude, der Glanz der Kirchen, der Pomp der Feste, die Gunstbezeugungen des Volkes flößten uns Stolz ein. Wohin immer die Augen sich wandten, stießen sie auf Anreize zum Stolze. Dazu kam die Menge der Schmeichler, die groß bei uns war und mit uns fast nur sprach über die Vorzüge der Gesellschaft und über die Schäden der anderen Orden. Dazu kamen gewisse Unterschiede zwischen der Gesellschaft Jesu und den anderen Orden, so dass die Masse der Jesuiten glaubte, nichts Gemeinsames zu haben mit den übrigen Ordensleuten und sie als tief unter sich stehend betrachtete. Eine andere Quelle des Stolzes innerhalb der Gesellschaft war der Adel, den viele Jesuiten besaßen. Da alle Jesuiten als Brüder miteinander verkehrten, kam es, dass auch die Nichtadligen gleichsam adlig wurden und von Auswärtigen als Adlige betrachtet wurden. Die ganze Gesellschaft Jesu, wenigstens in Italien, durchwehte ein Hauch unvernünftigen Stolzes und selten wich ein Jesuit vornehmen. Ja, selbst unsere Laienbrüder dünkten sich Adlige zu sein und hielten sich aus diesem Grunde für besser als andere Ordensleute und Priester. Hier mag eine kaum glaubliche, aber wahre Begebenheit Platz finden, die mir passierte, als ich meiner Gesundheit wegen im Landhause des römischen Kollegs zu Albano weilte. Dort war einer unserer Laienbrüder namens Jarolfo, der das Landhaus und andere zum Collegium Romanum gehörige Besitzungen verwaltete. Obwohl selbst der Sohn eines Bauern, wurde er doch als Verwalter großer Reichtümer von den Dorfbewohnern sehr geehrt und fast wie ein Fürst behandelt. Er erzählte mir, er werde an einigen Festtagen zu den Gastmählern der Franziskaner geladen und rühmte sich, dass ihm dann der Ehrenplatz, wo sonst der Klostervorsteher sitze, eingeräumt werde. Ich tadelte ihn milde und gab ihm zu verstehen, dass er den ersten Platz unter den Laienbrüdern, nicht unter den Priestern einnehmen solle, denn das zieme sich nicht. Darauf er, geärgert, als ob nicht die Laienbrüder unserer Gesellschaft so viel wären wie die Priester der anderen Orden. So sehr hielten sich unsere Leute für besser als die anderer Orden. Die Mehrzahl der Jesuiten glaubte, nichts mit den anderen Orden gemein zu haben und erachtete sie für tief unter sich stehend. Dieser Unterschiede zwischen anderen Orden und dem Jesuitenorden rühmten sich die Jesuiten, hielten sie für ebenso viele sie auszeichnende Merkmale und dingten sich über die anderen Mönche erhaben. Das alles, die Verdienste der Dominikaner, beachteten die meisten der unsrigen entweder nicht oder schätzten es gering und hielten sich für gleichwertig oder für besser als die Dominikaner. Ihre, der Dominikaner Gegnerschaft, erklärten sie für rühmlich, und was immer die Kraft dieses mächtigsten Ordens, also der Dominikaner, brechen, seinen Ruf verdunkeln könnte, rechneten sie sich zum Ruhme an. Gegen alle übrigen Orden hegten sie fast Verachtung. Die Bellarmine, Suarese, Sirmonde, Petavis, Bellarmine, Suarez, Sirmond, Petavius waren berühmte jesuitische Schriftsteller, führten sie fortwährend prahlend im Munde, und auf fremdes Verdienst, das der genannten Schriftsteller, pochten sie umso unverschämter, als sie selbst wenig oder gar nicht in der Literaturgeschichte bewandert glaubten, dass kaum ein anderer erstklassiger Schriftsteller außer den genannten zu finden sei. Ich habe unter meinen Genossen wenige gekannt, welche Auswärtige, also nicht jesuitische Prediger oder Gelehrte, den eigenen vorgezogen hätten. Viele habe ich gekannt, die sie, die Auswärtigen, verachteten und lächerlich machten. Eine andere, feinere Art von Stolz glaube ich erkannt zu haben, in jener tadellosen, von der Menge so sehr gelobten Keuschheit der Genossen, der Jesuiten. Und ich weiß nicht, ob nicht gerade wegen dieses Ehrgeizes Gott so erzürnt worden ist, dass er die Gesellschaft Jesu zerstören wollte. Viel gaben die Jesuiten auf die Keuschheit. Sie gefielen sich sehr in ihrem Glanze, sie rühmten sich, durch sie von den übrigen Mönchen unterschieden zu werden. Oft höre ich welche sagen, über andere Ordensleute werde viel Schimpfliches ausgestreut, viele schlechte Beispiele würden von ihnen gegeben. Nichts dergleichen jemals bei den Jesuiten. Durch solche Reden wurden sie nicht nur durch geheime Ruhmsucht versucht, sondern sie nahmen daraus Gelegenheit, sich über andere Ordensleute zu erheben und sie als Auswurf der Menschen zu verachten. Solche erwogen nicht, dass das Lob der Keuschheit in Gottes Augen nichtig ist, wenn es nicht mit der Liebe verbunden ist, und dass im Evangelium jene Jungfrauen Törichte genannt werden, die in ihren Lampen nicht das Öl der Liebe hatten. Sie erwogen nicht, dass bei Gott Demut viel mehr gilt und vor ihm vortrefflicher ist als Keuschheit. Cordara, Gesellschaft Jesu, Denkwürdigkeiten, bei Döllinger, Beiträge 3, Seite 64 bis 74. Aus eigenem brauche ich diesen Worten, welche Ergriffenheit und religiösen Sinn atmen, nichts hinzuzusetzen. Es genügt, aus dem unendlich langen Hochmutsregister des Ordens noch einige Tatsachen anzuführen. Der Jesuit Ludwig Mansonius, Provinzial der neapolitanischen Ordensprovinz, also ein besonders hervorragendes Mitglied des Ordens, berichtet, dass Christus der heiligmäßigen Jungfrau Johanna ab Alessandro, einem Beichtkinde des Mansonius, am 7. Juni 1598 in der Jesuitenkirche zu Neapel erschienen sei und ihr gesagt habe: »Ich wünsche, dass alle die Gesellschaft Jesu besonders lieben, weil es meine Gesellschaft ist und ich sie beständig im Herzen trage und nicht dulden kann, dass ein Mitglied derselben an einem größeren Fehler leide. Wisse auch, o Tochter, dass ich, solange diese meine Gesellschaft besteht, und ich will, dass sie nach meinem Namen benannt bis zum Ende der Welt bestehe, dieses eine von ihren Mitgliedern verlange, dass sie in meine Fußstapfen treten.« Bei Döllinger Reusch, Moralstreitigkeiten, Band 1, Seite 529 und Band 2, Seite 346. In den Verhandlungen über die Übergabe der Karolinischen Akademie zu Prag an die Jesuiten erklärte der Jesuitenorden, niemand sei imstande, sorgfältiger oder gewissenhafter über die Erhaltung des katholischen Glaubens im Königreiche zu wachen als die Gesellschaft Jesu. Niemand könne zwischen der wahren und falschen Lehre genauer und sicherer unterscheiden, niemand endlich die Jugend zur Frömmigkeit und zu guten Sitten besser anleiten als sie, welche auf keinen Gewinn oder irdischen Nutzen ausgehend gänzlich der Tugend und Religion geweiht sei. Tomek, Geschichte der Prager Universität, Prag, 1849, Seite 253.